Das sind die aktuellen Themen. Verstärkte Polizeikontrollen, Jugendliche treffen Flüchtlinge und VC-Darm mit Auswärtspleite. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Kessler. Guten Morgen. Heute ist der erste Schultag nach den Herbstferien. In diesem Zusammenhang kündigt die Polizei gezielte Überwachung der Schulwege an. Dazu zählen auch Geschwindigkeitskontrollen vor den Schulen. Nach Angaben von Polizeisprecherin Gabriela Mielke können Kinder im Dunkeln noch schwieriger Geschwindigkeiten und Entfernungen einschätzen. Unter dem Motto Make a Difference hat am Samstag die Firma HB Fuller in Nienburg zu einem Aktionstag eingeladen. Dieser drehte sich rund um das aktuelle Thema Flüchtlinge. Dazu eingeladen waren Konfirmanden der Kirchengemeinde Erichshagen, die Flüchtlingshilfe Nienburg und auch Flüchtlinge selbst. Besonders für die Jugendlichen sei so ein Tag von besonderer Bedeutung, so Tobias Treu vom Fuller Initiativausschuss. Sind natürlich sehr schwierig, innerhalb eines Tages da sehr viel zu bewirken. Deswegen haben wir uns bewusst eigentlich dazu entschlossen, mit Jugendlichen zu arbeiten. Denn Kinder dienen ja oftmals als Multiplikatoren in den Sportvereinen oder auch in der Schule. Und wir erhoffen uns eigentlich, dass die Kinder durch das in Berührung kommen mit den Flüchtlingen, dass sie einfach anders auf die Menschen zugehen. Dass dann auch, wenn dann Flüchtlingskinder zur Schule kommen, dass sie dann vielleicht etwas anders von den Kindern in Empfang genommen werden. Und eigentlich, dass die Kinder merken, Mensch, das sind eigentlich ganz normale Menschen wie du und ich auch. Der Parkplatz an der Sporthalle der berufsbildenden Schulen in Nienburg steht aktuell nicht zum Parken zur Verfügung. Darauf macht nun der Landkreis Nienburg aufmerksam. Die mit Pkw anreisenden Schüler werden gebeten, sich auf diese Einschränkung und den damit verbundenen längeren Fußweg einzustellen. Und wir kommen noch zum Sport. Die Volleyballdamen des HC Nienburg haben am Sonntag ihr viertes Saisonspiel verloren. In Kloppenburg gab es für Trainer Thomas Platner und Co. ein 0:3. Wir haben in den entscheidenden Momenten, Satzende, immer zu viele einfache Fehler gemacht, zu wenig Konsequenz auf den Tag gelegt und vielleicht das bisschen Quäntchen Glück nicht gehabt, sodass wir dreimal halt in der Overtime verloren haben. Bisschen unglücklich, aber auch teilweise zu Recht, weil unsere Mannschaft einfach nicht in der Konsequenz, in der Annahme, in der Abwehr da war, sodass wir heute mehr hätten nach Hause bringen können. Nach 3 Siegen in Folge ist dies nun die erste Niederlage der neuen Drittligasaison für die VC Damen. Soweit die aktuellen Meldungen aus Nienburg und dem Landkreis.